tiger in the temple. Oh, immer tiefer unter Tage, in schiefer Lebenslage, ohne Geländer. Nichts bewegt sich, jo, alles dreht.